Einfach zwei kurze Vorbemerkungen. Warum schreibt man so ein Buch? Da hat die GLS Treuhand vor 2019 einen Wettbewerb ausgeschrieben, Ruhrgebiet, das interessierte Leute, was schreiben, vortragen, Führungen machen können über ein historisches Thema im Ruhrgebiet, das bisher in der Form noch nicht bearbeitet wurde. Dann habe ich mich halt gemeldet, klar, das wurde dann bewertet, eine Jury und so weiter. Und deshalb habe ich dann 2 Jahre daran geschrieben. Wohne in Bochum seit 2013, habe nie im Häuslerviertel gewohnt. Hat Vorteile, hat Nachteile, braucht man nicht weiter diskutieren. Dann vielleicht noch eine zweite kurze Vorbemerkung. Ich habe also mit dem Buch und auch mit dem Vortrag so eine Art rote Linie mal aufgezeichnet, denn es gibt viele Aspekte, die mit reinspielen und die zum Teil gar nicht veröffentlicht wurden. Westernkenne gibt es überhaupt nichts bisher. Und das zweite Häuslerviertel gibt es manchmal punktuelle Meldungen zu einem Jubiläum, Jahrestag, ganz kurz in Bo Alternativ veröffentlicht, aber es fehlt irgendwie der, meiner Meinung nach, der Zusammenhang zwischen den beiden. Also ich habe keinen Alleinvertretungsanspruch, ich habe das so gesehen, es kann auch jeder anders sehen und mir geht es nicht um Deutungshoheit zu so einem Thema, kann man sowieso nicht, wenn man historisch arbeitet, es gibt eben verschiedene Sichtweisen. So, und rechts sieht man jetzt, hat ein Leser mir zugeschickt, also die heutige 448 bei Stahlhausen, und da hat der Leser reinprojiziert deutsche Grundkarte, wie damals die Straßenbahn. Kohlenstraße, Bahnstraße, Häusnerstraße, am Trottenberg und Pestalozzi-Straße. Um diese 4 Straßen geht es eigentlich. So, kurz die Stränge, Häusnerviertel, Strang für sich, Westtangente, Baubeginn, werden wir nachher sehen, 1960. Dazwischen isoliert alles. Aber 71, 72 war was ganz Wichtiges, wie wir nachher sehen werden. Und dann natürlich am Schluss der erste Häuserabriss, wo die beiden Stränge zusammenkommen. Wenn ich zu schnell rede, bitte melden, klar? So, die erste Karte muss ja gezeigt werden. 1888, Blatt Weidmar. Da sind 4 Häuser schon im Häusnerviertel. Andere Häuser stehen noch nicht. Und ein Kaufmann Häusner hat auf seinem Grundstück 2 Straßen angelegt, steht hier oben im Amtsblatt von Weidmar. Um diese Zeit. Natürlich, wer war der Häusner? Ein Bauernsohn aus einem kleinen Dorf im Kreis Hersfeld. Er war der zweitälteste Sohn und hatte nie die Chance, den Bauernhof zu erben. Machte sich mit 17 Jahren auf die Reise ins Ruhrgebiet, hat einen Tipp bekommen, Bochumer Verein sucht Arbeitsplätze. Und da ist er hier angekommen mit 49 Pfennig, hat noch eine Geige auf dem Rücken gehabt, weil er Geige spielen konnte, was auch nicht selbstverständlich ist, wenn man aus der Landwirtschaft kommt. Wohnte in Bärendorf, das ist so ein Zinken in Weidmar. Und Maschinist war einer, der im Hochofen arbeitete. Winkelier war so ein Beruf, woher kommt aus dem Holländischen, so Krämerladen für Kleinigkeiten, Schuhe, Schnaps, alles Mögliche. Und am Schluss war er Kaufmann und kam zu Geld, auch das Geigespiel. Und 1914 hatte er schon 31 Häuser in dem Viertel besessen. War sozial tätig, hatte Kindergärten gefördert und. Und da sieht man ihn, hat 7 Kinder, 6 sind abgebildet. Und die 3 Söhne, die haben alle, wo er dann nicht mehr in der Rente war, jeweils einen Lebensmittelladen in dem Viertel bekommen. Der älteste Sohn ist der Georg Junior, der Heinrich und der Wilhelm. Da haben wir noch so 2 Anzeigen damals. Ja gut, 1919 sieht man schon, waren schon mehr Häuser. Wenn Ihnen das was sagt, das sind die heutigen Begriffe. So, und jetzt mal zu dem Straßennetz. Muss mir 2, 3 Worte sagen. Siedlungsverband Ruhrgebiet plante nach dem Ersten Weltkrieg sogenannte Verbandsstraßen, um wichtige Gemeinden im Ruhrgebiet schneller zu verbinden, dass man nicht immer durchs Stadtzentrum fahren muss. Die sogenannten Verbandsstraßen. B1 kennen Sie, die OB4, die läuft hier oben. Und dann war geplant hier NS7E, Vorläufer der Westtangente. Und das ist eigentlich so der Vorläufer vom Schiffeldring. Er lag aber mehr im Innern der Stadt. Also das war eine Planung, das war noch nicht verwirklicht. Aber dieses Netz geht also nicht auf Bochum zurück, was oft unterstellt wird. Nein, das ist vom Siedlungsverband im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung vom Ruhrgebiet geplant gewesen. So, jetzt trotzdem zwei Sätze. Bochum hat eine ganz eigenartige Konstruktion. Eine Kernstadt, gut, und drumherum kleine Gemeinden. Das trifft man häufig. Aber der große Unterschied zu Bochum, das sind alles finanzkräftige kleine Gemeinden, die alle eine Zeche in ihrem kleinen Ortskern hatten, waren wirtschaftlich gesund. Natürlich hatten die Ringstraßen in das Zentrum, aber es ist ganz naheliegend, wenn man die Karte, da habe ich jetzt aus den 30er Jahren so zusammengestellt, dass diese Trabanten, sagt man, auch untereinander eine Verbindung haben wollen, müssen, haben müssen. Wenn sie nicht immer hier ganz durch, um meinetwegen jetzt hier von Leer nach, was ist jetzt das hier, das könnte Hamme sein, immer durch das Stadtzentrum fahren. Also ist naheliegend, diese Konstruktion, die wirklich einmalig ist, die habe ich so im Ruhrgebiet auf jeden Fall nirgends mehr gefunden, dass da ganz zwingend irgendwann mal ein Außenring kommt. Frage nur, wo würde er lang? Da habe ich zwei alte Fotos gefunden, zwei Postkarten. So sah das Häusnerviertel am Rande aus, Kohlenstraße Richtung Norden. Das Haus steht nicht mehr und hier natürlich sowieso nicht. Aber das schöne Haus hier in der Mitte, das steht hier noch. Das ist genau da, wo dieser runde Kreisverkehr bei Stahlhausen ist, wo es runter zur 448 geht. So, und die andere Richtung, Richtung Süden. Oben stimmt nicht, das muss, ja, ich habe es dann schon mal durchgestrichen. Das muss nämlich heißen Bahnstraße. Das ist die Bahnstraße, die hier ist. Das Haus wird uns nachher beschäftigen und diese vier Häuser stehen heute noch. Das sehen Sie am Schluss meines Vortrags. Sind bis heute erhalten geblieben. Alles andere abgerissen. So, ein berühmtes Bärenhaus hat es dort gegeben. Und zwar war Körde Häusner natürlich, da war ein polnischer Bewohner, der Heimweh hatte, kommt aus den Karpaten, da war auch Steinmetz und da hat tatsächlich einen Bär oben auf das Haus gesetzt. Ich habe es nicht besser gefunden. Das ist das einzige Foto, was andeutet, da oben ist der Bär. Und alles schreibt eine Legende. Bärenhaus, Bärenhaus im Häusnerviertel. Ist der Häusnerstraße Nummer 3. So, das war's mit dem Häusnerviertel. Mit dem Bärenhaus, genau das ist das Haus. Und da oben ist mit die erste Bombe 1940, da oben steht das Datum, in Bochum ist hier eingeschlagen. Also Bärenhaus hier zerstört. Das ist das Bärenhaus von der Bahnstraße nach Norden. Gab natürlich weitere Schäden. Und in der Presse finden Sie kaum was drüber. Ja, Terrorangriffe der Alliierten und aber nur geringe Schäden. Aber natürlich waren es gewaltige Schäden. Sollte Bochumer Verein bombardiert werden, Bomben sind hier daneben gegangen. Häusnerstraße Nummer 4, das ist jetzt der Heinrich Häusner, der mittlere Sohn, der hatte hier das Lebensmittelgeschäft, auch starke Zerstörungen. So, und diese Häuser gab es praktisch ja, ursprünglich. So, noch vor der Zerstörung. Und jetzt habe ich mal eingetragen, rot markiert, die sind richtig ausgebombt worden. Grün markiert, diese Häuser hat man wieder aufgebaut. Der Rest blieb stehen mit kleinen Schäden. Ist das jetzt Nummer, ja, Nummer 3, dieser Eckhaus? Nummer 3, hier steht die Nummer dabei. Das ist das, ja. So, jetzt eine Luftbildaufnahme, geht nicht schärfer, da sehen Sie, da sind die bombardierten Häuser, da ist das Bärenhaus, da ist Bahnstraße 10, da kann ich nachher was dazu sagen, da war früher eine Arrestzelle fürs Häusnerviertel hier im Garten hinten, für zwei Personen, aber und sogar ein Polizeibeamter wohnte da drin. Und so, jetzt kommt schon der erste Außenring in Bochum auf städtischen Straßen, also kein Neubau, man hat städtische Straßen erstmal benutzt. B1, OB4 ist hier und dann halt, jetzt sie sind keine Bochumer, oder doch, zwei Gäste haben wir aus Bochum. Busselowstraße, dann Wasserstraße, Kohlenstraße und dann oben die B1. Und das reichte natürlich später nicht mehr für den kommenden Verkehr. Ganz wichtiger Plan für Bochum nach dem Krieg, praktisch, wie soll es wieder aufgebaut werden? Und zur Orientierung, so langsam kennen Sie es jetzt, Kohlenstraße, rot eingetragen, die NS7E, die kommende Westtangente, steht auch hier eingetragen. Und was mich als Eisenbahnfreund besonders interessiert, hier eine Bahnlinie, die nie gebaut wurde und immer im Gespräch war, Bochum Hauptbahnhof direkt nach Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Dass man in 20 Minuten in Gelsenkirchen gewesen wäre. Und die Pläne gab es bis Ende der 50er Jahre hier eingetragen. Und das sieht man ja, zack, hier ist das Häusnerviertel und genau hier durch Bahnstraße 10 sollte das Ganze hier durchgehen. So, bekanntes Foto, Häusnerstraße Richtung Osten. Ich habe mal die Hausnummern, wer jetzt sich auskennt, eingetragen. Kriegsschäden sehen Sie nicht groß, nur in dem Haus 24. Das hat ja was abbekommen, war eine Ruine zugemauert und oben leere Fensterhöhlen. So, und die anderen Häuser da hinten sieht man nicht auf dem Foto. Also wie gesagt, Bärenhaus und so weiter. Da wird gerade Kanalisation gearbeitet vor der Milchhandlung Lüchtemeier, die nachher mal auftaucht. Interessantes Schrägluftbild, wieder Bahnstraße 10, hier das Bärenhaus, das Sie offensichtlich kennen oder schon gehört haben. Oder ne? Hier die anderen Schäden und was ganz für mich verblüffend war, da meint man ja, da wohnt niemand mehr. Nach dem Adressbuch haben im Keller dieser Gebäude noch Menschen gewohnt. 3, 4 Menschen, einfach riesen Wohnungsnot in Bochum nach dem Krieg. Selbst 59 wohnten in den Trümmern noch Leute. Und hier, Kleingartenanlage, da gab es 11 Adressen mit 25 Personen, die alle gemeldet waren. So, dann hat man Trümmer weggeräumt. Das ist der Blick von oben bis 75 ungefähr. Es gibt nur eine Jahreszahl, wo ich exakt sagen kann, wie viele Einwohner das Häusnerviertel hatte. Dieses hier, Adressbuch, das sind alle eingetragen. Sonst kommen nur die Haushaltsvorstellen, die Adressbücher. Und die Berufstätigen, die Ehefrauen, Kinder, haben die Adressbücher immer weggelassen. Das ist das Einzige, wo es drin steht. Nur 9% Bergarbeiter von Engelsburg, es war keine Bergarbeitersiedlung, was man manchmal lesen kann. So, jetzt muss ja mal die Westtangente gebaut werden. 1. August, Baubeginn. Wir sind jetzt, ja, sehen es nachher auf einer Karte, in Weidmar. Da ist eine Stehnstraße, vielleicht sind sie schon mal lang gefahren, und eine Feuerbachstraße. Und da hat man hier diesen Trog angelegt. Hier soll die Westtangente, dieses kurze Stück, hier in die Stehnstraße, und es sollte vierspurig ausgebaut werden. Warum jetzt gerade 1960? Der Grund, Bochum hat sich mit Dortmund den Sitz der neuen Uni beworben und Dortmund hatte gute Karten, B1, dort die Uni an der B1 und da musste Bochum natürlich auch was bringen und die kam mit der Verkehrsanbindung, Außenring, hier noch nicht gebaut, geplant und die Westtangente hier eingetragen und hier ist die Uni und Bochum hat ja auch den Zuschlag bekommen. Man hat aber dann hier mit den Baumaßnahmen aufgehört in der Stehnstraße, denn jetzt kam Opel hier drüben und dann wurde Hendrik der Schiffel drin gebaut. Jetzt mal hier der Faltplan, hat die schon skizziert drin, diese Straße. Hier, Häusnerviertel ist hier. Unten die alte Baustelle, wie gesagt, für 3 Jahre und dann war Schluss, dann hat man nicht mehr weitergebaut. Hier, da ist dieser Trog, von dem ich sprach, 62. Und 84, nachdem der Tunnel eröffnet ist, sieht man, da ist ein Stück Westtangente, hier ist Schluss, der Tunnel, und an der Wasserstraße ist Schluss, mehr noch nicht. So, 61, Schluss, die Zeche Engelsburg, weitere Bergarbeiter wanderten ab aus dem Häusnerviertel. 65, die Karte muss man, ist wichtig. Die erste große Veranstaltung an der Uni, Deutscher Geographentag, 65, über 1000 Besucher. Da hat der städtische Baurat Linz vorgestellt, so soll Bochum aussehen. Und zwar jetzt, du Bordeaux taucht jetzt auf einmal auf, vorher nicht. Und ich habe die Westtangente eingetragen. Und natürlich haben sie nochmal die Bahnlinie hier eingetragen, die nie gekommen ist. Und jetzt muss man natürlich auch im Westen weiterbauen, nicht nur den Scheffelring im Osten. Und ganz interessant, diese Karte ist die Vorstufe zu einem Bebauungsplan. Und ich habe mal jetzt vergrößert, Westtangente, das Gelbe hier. Wenn man vergrößert, sie führt nicht durch das Häusner Viertel. Das Häusner Viertel ist nämlich hier, das ist die Bahnstraße, die Häusner Straße, führt die Planung, führt westlich vom Häusner Viertel vorbei. Nur die Stea Luzzi oder diese Schule an der Pestalozzi-Straße, die hätte abgerissen werden müssen. Alles andere hätte stehen bleiben können. Wird bisher nirgendwo erwähnt, aber nach dem Plan ganz offensichtlich. Jetzt gucken Sie mal bitte hier oben, die Punkte sagen alles. Denn, Punkte, der Plan ist genehmigt vom RP erst 72. Die Stadt hat ihn 68 verabschiedet und da gab es so viele Widersprüche vom Regierungspräsidium in Arnsberg. 72 ist das schließlich mit grünem Licht versehen worden. Das könnte ja alles in Ordnung sein, ist es aber nicht. Denn 71 schon, also vor 72, kommt diese Meldung in die Presse. Ohne Häusner Viertel mit Namen zu erwähnen, aber es ist das Häusner Viertel. Stehen im Weg. Dazu mit einer Skizze in der Zeitung, Tunnel angedeutet in Weidmar und die Stehenstraße. Und hier Häusner Viertel. Also ist das das Datum, wo zum ersten Mal klipp und klar gesagt wurde in Bochum, hier kommt die Westtangente durch. Nicht mehr nach dem alten Flächennutzungsplan, den hat man gekippt. Also diese Linie gibt es nicht. Unten ist die Sackgasse. Und jetzt kein Schrecken, Sie müssen es nicht lesen. Ich gehe ja kurz im Vortrag darauf ein. Tatsächlich läuft das Ganze hier ab. So, dann liegt dieser Bebauungsplan für diese Westtangente öffentlich aus, dass Häusner Viertel abgerissen wird. Und die ersten Anlieger beschweren sich. Schalten Rechtsanwälte ein. Es geht alles an Siedlungsverband Ruhrgebiet erstmal und, na gut, Sie sehen es, Industriegelände ist da, man muss nicht übers Häusner Viertel führen. Große Prozesse hin und her und irgendwie erledigt sich das Ganze, das werde ich gleich näher begründen. Die Alternative wäre eben gewesen, der ursprüngliche Plan, hier unten von der Bahnlinie, Kohlenstraße ist ja hier hinten, hier im Westen, über Pestalozzi-Schule rauf zur B1. Und das ist die Schlackenaufbereitungsanlage von Krupp. Da hätte es rübergehen müssen. So, und was ich, ist da vorne? Von der, das hier? Ja. Das ist, ist eine Metallfabrik. Also wir haben nachher das Bild noch mal größer. Die gibt es ja heute alles. Das ist ja ein Bild von 92, das Foto. Und es scheiterte an 20 mit 30 Millionen D-Mark, dass man das gewählt hat. Krupp wollte dieses Geld als Entschädigung haben, wenn man da durchbaut. Aber das war schon an meiner Meinung nach abgemacht mit der Stadt. Das kommt nicht in Frage. Es sind ja nur 10% von den ganzen Baukosten. Man hätte den ganzen Ärger sicher sparen können. Aber nein, also die Alternative kommt nicht in Frage. Hast du mal versucht, Unterlagen dazu zu finden? Von wegen abgemacht? Nein, das ist jetzt reine Interpretation von mir. Okay, aber es ist naheliegend. Es gab im Stadtrat Wortmeldungen, warum bauen wir nicht westlich Häusner Viertel? Ja, kostet und irgendwie wurde abgestimmt und wer es vorgegeben hat. Natürlich muss ein neuer Flächennutzungsplan, da ist er, über Häusner Viertel. So. Und das Markante, der Tunnel ist nicht im Bebauungsplan drin. wegen Emissionsproblemen. So steht das richtig wörtlich drin. Man wusste nicht, wie man mit den Abgasen in den Tunnel klarkommen sollte. Da gab es Skizzen, dass hier oben Schornsteine errichtet werden auf dem Tunnel, um die Abgase abzuleiten. Also kurzum, die haben da irgendwie gepfuscht, auf Deutsch gesagt, denn der Tunnel ist später mit einem eigenen Bebauungsplan hinterhergeschoben worden, aber erst nach 2 Jahren. Ist nachher wichtig für die juristische Auseinandersetzung. Da gibt es diese Wahnsinnsgebilde, Häusnerviertel, so soll das alles verlaufen. So sollte die Westernkante an die Dübo-Do angebunden werden. In Wiemelhausen wären 12 Fahrbahnen zusammengekommen. Und ja, jetzt, wie reagieren die Bürger? Häusnerviertel gibt es eine Initiative 1975 und nicht, wie oft behauptet, 83. Stimmt nicht, 75 schon. Die 2 kleinen Initiativen haben sich nur darum gekümmert, sie wollten es nicht in der Stehensstraße haben, wollten den Tunnel haben. Die haben sich aber nicht um das Häusnerviertel gekümmert. Also diese Initiative war für sich alleine aufgestellt. Aber da oben muss es ja noch was geben. 7 Initiativen gab es vorher gegen die Dübo-Do. Und das ist natürlich ein ganz anderer Mittelpunkt in Bochum vor dem Häusnerviertel hier unten. Ist auch verständlich, Dübo-Do ist ja diese große Straße, die durch viele Ortsteile führt. Und die Westtangente ist ja genau dieser Abschnitt. So, nochmal Wiemelhausen, unglaublich, was da geplant war. So, jetzt melden sich die Bürger. Aber gegen Dübo-Do. Es gibt keine Demonstration jetzt wegen Häusnerviertel. Das war noch zu weit weg. Da lag der Schwerpunkt. Hier mit den 2 bin ich heute noch befreundet, mit den damaligen Studenten, die da Musik machen. Das ist die Girondelle da hinten, die Studentenwohnungen. Hartes Poster, Flugblätter verteilt gegen den SPD-Fraktionsvorsitzenden Hossip. Die Krebstoten in Bochum grüßen die Dübo-Do. Also es wurde alles mögliche veranstaltet, würde jetzt zu weit führen. Schwerpunkt der Demonstration gegen Straßenbau. So, das ist jetzt wieder wichtig. Diese kommende Planung oder dieser verabschiedete Bebauungsplan führt, dass Sanierungen unterbleiben in den Häusern, die eben 1900 gebaut wurden. Ganz klar, jeder Hausbesitzer denkt auch, das lohnt sich nicht mehr. Mieter verunsichert, ziehen weg, wenn sie irgendwo in Bochum ein anderes Quartier finden. Großer Leerstand bildet sich in den 8 Jahren. Und die Stadt kauft dann natürlich Häuser auf, weil sie ja vorhatte, durch das Viertel die Westernkante zu bauen. Und Altmieter blieben da, die es sich nicht leisten konnten, weil in Bochum das Wohnen viel teurer war. Also das muss man sehen. Dann resultiert natürlich, dass das Viertel rein optisch leider den Berg runterging. Jetzt mal aus den 80ern Luftbild, da sieht man schon, wie viel bisher schon weggekommen ist, weil Leute, Mieter und Hausbesitzer, Häuser verkauft haben. Hier waren überall vorher Häuser. Bleiben gerade noch die restlichen in der Häusnerstraße. Ja, das ist gerade jetzt der Rest und dass es jetzt nachher bei den Auseinandersetzungen geht. Ich habe jetzt am Trottenberg unten, da sind nur 3 Häuser, die habe ich weggelassen, um das zu vergrößern. So, die Stadt macht Reklame, muss ja dann irgendwie kontern gegen die Widersprüche, die kommen. Da ist eine Broschüre. Ja, Pläne sind drin, Häusnerviertel gibt es nicht mehr, hier die Ohren für die Auffahrt, Stehensstraße noch, sollen noch 4 Spuren gebaut werden, das war da noch nicht ausgeräumt. So, dann wird der Tunnelanstieg gefeiert, 2 Ratsdamen, Rita und Brigitte, groß, ja, und 2. Baugewinn jetzt. Also nach 21 Jahren baut man jetzt weiter. 60 hatte man ja den Droh gebaut. Und bei der Feier hat man eine Bombe gefunden am anderen Tunnelende. Ja. Das ist das Nordportal des Tunnels, hinten die Kohlenstraße. Ganz interessant, jetzt ein Watz-Foto. Blick nach Osten. Hier hätte der alte Plan so verlaufen sollen von 60 und 63. Das ist ein Fußgängertunnel, den wir vorhin auf der Karte sahen. Also hier käme die Westtangente an und geht hier links in die Stehenstraße. Ich habe mich jetzt hier hingestellt, exakt die gleiche Position und so sieht das heute aus. Bitte? Ja. Moment. Springorum Kraftwerk, das damals noch stand. Die Häuser gibt es auch noch alle. Nur da geht jetzt, man sieht doch schon, wie hier abgesteckt ist. Ja. Hier geht jetzt die Trasse genau auf den Fotografen zu. So. Einfach mal aufgelistet, was in Bochum ablief. Diese Konfliktfelder jetzt nur bezüglich Straßenbau, Stadtentwicklung und so weiter. Die Finanzprobleme, die Bochum hatte, lasse ich außen weg. Es gab Rezession, Anfang der 80er Jahre. Kürzungen im Kulturbereich und. Und Bürgerinitiativen hatten wir schon. Natürlich gehen wir jetzt mal auf das hier unten ein. Wobei die Bewegung fürs Kulturzentrum schließlich offiziell Teile davon im Bahnhof Lange-Trier Fuß fassten und dort Kultur betrieben und natürlich das Thealuzzi. So, Bewegung für autonomes Kulturzentrum. Da gab es eine große Demo in Brockdorf gegen das Atomkraftwerk. Da waren 1000 Bochumer dabei, aber die waren alle isoliert, untereinander kannten die sich kaum. Jede Initiative wusste nicht, was macht die andere Initiative. Es gab keinen Versammlungsraum. Irgendwo hatten die nur einzelne Hinterräume in irgendwelchen verräucherten Kneipen und Fabriken standen in Bochum leer. Und in Brockdorf hat man gesagt, Menschenskind, Bochum ist nichts los, todlangweilig, keine vernünftige Kultur für junge Leute. Wir machen jetzt mal ein selbstverwaltetes Zentrum und haben diese frühere Eisenfabrik in der Hermannshöhe am Hauptbahnhof gekapert. Hier steigt gerade jemand ein. 3 Tage nur. Stadt war natürlich nicht einverstanden. Nochmal ein Blick, Carpentier und Hanefeld. Und vorne ist die Hermannshöhe, die Straße. Steht natürlich alles nicht mehr. Eitelbeck, der OB, kam, redete, Stadt braucht die Hallen, das geht nicht. Und zudem, ich gehe auch nicht unangemeldet in die gute Stube ihrer Eltern, hat er dann da innen drin in der Fabrik gesagt. So. Die Stadt hat die Gebäude nicht gebraucht. Es wurde abgerissen, was natürlich verständlich bitteres Blut hervorrief. Die Besetzer wollten was in Gang setzen und wurden belogen. Kann man klipp und klar sagen. Jetzt standen natürlich noch weitere Hallen leer. Die haben nicht aufgegeben. Zweite Fabrik, Seifert. Oskar-Hoffmann-Straße, die Unistraße. Das war auch eine ehemalige Maschinenfabrik, stand leer. Und sie ist besetzt worden für praktisch 2 Monate. Und das Pech war nur, hier wollte das Landesarbeitsamt das Arbeitsamt bauen für Bochum, wo es auch heute steht. Das heißt, es war abzusehen, dass die Besetzer nicht allzu lange in der Fabrik bleiben. Da habe ich so ein Foto, so riesengroße Halle. Und mit Toilettenanlage, ein Café, Brandschatz hätte man machen können, dann Unterkünfte, Kneipe, Bühne. Also es wäre ein ideales Gelände gewesen. Aber natürlich die Stadt nicht einverstanden. Und es folgte jetzt was ganz Unangenehmes, was bei allen Besetzern sicher, die damals dabei waren, Erinnerung ist, die sogenannte Knüppelnacht. Denn als die jungen Leute versuchten, die Seifert-Fabrik zu besetzen, wurden sie von der Polizei verhindert. 3 Demonstranten wurden ins Polizeipräsidium gebracht, hier hinten, und festgehalten, vernommen. Das dauerte über Stunden und haben sich die jungen Leute alle zum Teil vermummt hier hingesetzt und eine Art Sitzblockade gemacht. Und dann stürmten hier Polizisten raus und haben wild drauf losgeknüppelt. Und deshalb der Name auch Knüppelnacht. Und haben die durch die Bochumer Innenstadt getrieben. Und da ist diese Aufnahme entstanden, so eine große Solidarität in Bochum für die Bewegung für ein autonomes Kulturzentrum. 2500 Demonstranten in der Bochumer Innenstadt. Hier, Leben gibt es nur in der Revolte. Und das zeigt auch den Rückhalt. Die Fabrikbesetzerbewegung hatte einen großen Rückhalt in Bochum. Und das ist nachher anders bei den Hausbesetzern. Also das muss man einfach trennen. Oft wird es in einen Topf geworfen, mache ich nicht. Also man sieht hier wirklich auch Leserzuschriften en masse in der Watz von Bürgern, die empört sind, dass man so reagiert mit Polizeigewalt und einfach nur, weil drei Demonstranten in der Polizeipräsidium waren. Es gab für diese Seifertalle, dann wurde die Seifertalle am nächsten Tag friedlich besetzt. Die Stadt hat sich zurückgehalten. Die hat selber gemerkt, das war jetzt zu viel, so kann man nicht verfahren. Ach ja, es gibt viele Flugblätter, was sie da gemacht haben. Großes Programm in der Seifertalle. Blick rein. Es kommt natürlich Eigelbeck wieder und Oberstadtdirektor Jahrhofer und erklärt ihnen halt, das Landesarbeitsamt plant hier zu bauen. Und jetzt spaltete sich etwas die Bewegung. Die freiwillige Räumung hat nicht allen gefallen. Die anderen haben freiwillig geräumt und da begann so ein Keil in der Bewegung, sich breit zu machen. Die Stadt... Soll ich nochmal zurück? Ja, bitte. Weil das ist ein außergewöhnliches Bild, finde ich. Ja, ja. Das sieht auch wie eine Theaterinszenierung. Ja. Ich glaube, das ist der Rolf Stein von Lange Dreher. Ja. Ich weiß nicht, oder? Ja, das ist er. Gilt? Ja. So, ist so habe ich... Wenn ich genauer hingucke, sehe ich noch mehr. Ja, vielleicht kennen Sie noch hier, aber Sie sind nicht drauf, oder? Ja, ich war immer nur so, ich bin ja aus Witten, wir haben die natürlich unterstützt, aber wir hatten ja die erste Hausbesetzung im Ruhrgebiet überhaupt hier in Witten, ja, als die Bochumer. Von daher hatten wir immer alle Hände voll zu tun, und ja, die noch ja unterstützen. Ja. In Dorsfeld, da haben ja auch die Proteste gegen den Bau der Dubodon. Dorsfeld. Also ich sehe da ganz viel Parallelen. Ja. Die Stadt versuchte jetzt ein bisschen Wind aus den Segeln der Bewegung zu nehmen, bietet selber ein Kulturzentrum an, und zwar dieses der Lotzi. Und noch eine Fabrikhalle an der Hofmannstraße, die aus Wellblech nur bestand. Kurz, die Bewegung hat abgelehnt. Hier der Grund, das ist zu abgelegen, ist ja weit ab von der Innenstadt. Und da also ein autonomes Zentrum, was nicht in der Stadt ist. Trotzdem ziehen hier aber jetzt schon die ersten Gruppen ein. Ein Rockerclub, ein Motorradclub, Jugendclub, Bochumer Punker, die sich Bochumer Punker ziehen ein. Versuchsweise haben noch keinen Vertrag gehabt. Aber die Stadt hat es ja empfohlen. Sogar die Watz macht eine Riesenreklame für die Bewegung. Was soll man doch die Schule nehmen? Man kann Mauern rausnehmen, kann größere Räume. Aber das ging nicht gut. Nach zwei Tagen wurde alles kurz und klein geschlagen, weil andere Punker wohl diese Punker hier verprügeln wollten. Die Rocker haben sich ruhig verhalten. Also es war halt, die Watz sagt, Kleinholz-Ouvertüre. Und dann aber schon... Interessant, es gibt einen offenen Brief von der Watz. Die Anleger in der Häusnerstraße, Pestalozzi-Straße, haben gesagt, so geht das nicht, das wird eine Chaos-Schule. Die Stadt muss dem Treiben in der Schule Einhalt gebieten. Hat der gestellt, da muss ein Vertrag her und bestimmte Regeln. Dann die Stadt in der Watz, eine Ganzzeige, das können Sie nicht lesen, ich habe nur kurz den Inhalt. Anzeige. Versucht zu vermitteln, erklärt öffentlich, sie hätte Versäumnisse in der Jugendarbeit, die Stadt. Und sie wollte helfen, ein autonomes Zentrum zu finden. Man möge Verständnis haben und. Eigelbeck? Ja, Hofer. Klingt gut erstmal. Natürlich, ob die Besetzer davon überzeugt waren, ist nicht so ganz... Ja, und jetzt kommt vier Monate später nochmal Schreiben, gleicher Stil. Exakt, ich bin persönlich begeistert von diesem Schreiben. Das ist so perfekt gemacht. Es ist eine Fälschung. Das haben die Leute von der Bewegung selber verfasst. Eigelbeck, Jahrhofer. Denn da kommen jetzt dann Sätze, also gerade die andere Richtung, wo dann drin steht, jetzt muss durchgegriffen werden. Und so geht das nicht. Das wurde in der Innenstadt verteilt. Es gibt aber heute noch Leute, die meinen, das wäre wirklich ein offizielles Schreiben der Stadt. Kann man vielleicht so sagen. Eigelbig wird das nie öffentlich gesagt haben. Was er natürlich irgendwo hinter der verschlossenen Tür gesagt hat, kann schon sein. So, jetzt kommt die dritte. Oh, Entschuldigung. Die Stühmeierstraße am Imbuschplatz, die heutige Gebäude steht von der Fassade Bofa-Dreck, ist dann besetzt worden. Ausgerechnet übrigens nach einer Theateraufführung. Da war ein Theaterstück, die Besetzer lief da und am Ende des Theaterstücks blieben die Zuschauer einfach sitzen, haben angekündigt, jetzt haben wir doch wieder ein autonomes Zentrum. Hier Demonstrationen dafür. Das war auch Spielstätte, dieser Ort hier vom Schauspielhaus, weil da irgendwo renoviert wurde. Dann wieder Versammlungen. Aber die Stadt stellte die Heizung ab. Es war bitterkalt. Ich habe nachgeguckt in dem Dezember. Da waren 21 Frosttage. Dann haben einige der Bewegung das SPD-Büro am Südring besetzt, weil dort die entscheidenden Stellen in der Stadt sitzen. Und nach einem Tag wurde die Heizung wieder angemacht. Trotzdem, der Stadtrat hat gesagt, Abriss, weil Schallschutz fehlt. Gut, es gab einige Anwohner, die sich beschwerten, die Gläser würden klingen, aber andere Anwohner haben unterstützt, gesagt, nein, so schlimm ist die Musik nicht. Man kann Schallschutz einbauen. Nee, es wurde abgerissen. Man sieht das hier, die Polizei steht schon da. Das war die letzte Bofabrik. So, und jetzt kam fast zeitgleich, aber völlig unabhängig von der Bewegung und von der Stadt, das Kulturhaus Thea Luzzi. Da haben 11 Bands und Clubs sich zusammengeschlossen und gesagt, jetzt organisieren wir das selber. Und haben das Thea Luzzi Theater an der Pestalozzi-Straße, so muss man das sehen, gegründet. Volker Bandelow war der erste Vereinsvorsitzende, also für Musikbands, Proben, für Theaterspiel. Und haben sie das Haus benutzt und haben dann auch Unterstützung bekommen. Aber hat nichts natürlich mit einem autonomen Kulturzentrum in Eigenverwaltung zu tun. Das ist es nicht, das muss man ganz klar sagen. Ich habe noch eine Todesanzeige für die Bofabrik, ist doch herrlich. Herr, vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun. Und ganz unten Trauer oder andere Verkleidung erbeten für die Trauerfeier. Es gab natürlich große Proteste, ja, das gehört jetzt eigentlich nicht hier rein. Thea Luzzi, wir haben ein neues Haus. Ja. Und parallel setzen jetzt Hausbesetzungen ein. Ich habe oben, das ist eigentlich das erste Haus, Holm 3 in Berne. Ja, der Peter weiß, wo das liegt. Gell, hier irgendwo, hier muss das. Ja, das steht ja heute noch, ist ja heute noch besetzt. Und, jetzt geht's rüber, das ist das Häusnerviertel, hier. Die zwei Gebäude im Häusnerviertel, nämlich hier oben, Häuserstraße 16 und am Trottenberg, standen leer. Aufgrund, weil viele weggezogen sind, die wurden besetzt. Gab aber dann auch Nutzungsverträge, die kann man alle auch einsehen, was da die Stadt alles vorschrieb, was es kostet, sie dürfen keine Banner raushängen und. Also kurzum, hier begann das Ganze jetzt. In dem Häuslerviertel, wie gesagt, zwei Häuser, zunächst mal 71. Und Hausbesetzungen, warum eben? Man möchte in einer WG leben, man möchte eine andere Lebensform, anderer Lebensstil. Und ich habe das mal ein bisschen vergrößert. Alleestraße 30, 9 Leute, 2 Hunde und 7 Welpen. Es ist unmöglich, eine große Wohnung zu finden, die wir bezahlen können. Wir wollen nicht in tristen Betonsilos wohnen, wollen hier bleiben, haben ein leeres Haus besetzt. Aber entscheidend war das hier. AK Föhn hat also diese vielen Häuser für 100 Studierende hier vermittelt und Verträge abgeschlossen. Mit Rot markiert die Häuser, wo also dann Studenten wohnten. Für 3 bis 4 Jahre. Das heißt, alle, die da einzogen, wussten, wir müssen wieder raus. Das war klar, aber man hatte erstmal was. Und klar, es deutet sich an, wie vorher das Viertel heruntergewirtschaftet war, dass hier so viel Leerstand ist, dass mit einem Schlag 100 Studierende da rein konnten. So ist, kommt das mit der Wohnungsnot und den Studenten. Bekanntes Foto, Terminal am Hauptbahnhof. Da haben Leute, die keinen Wohnraum fanden, Studenten, protestiert und am Terminal diesen Banner aufgehängt, der eigentlich alles sagt. Kein Geld für studentischen Wohnraum. Und jetzt könnte man endlos den ganzen Abend gestalten. Seit der Uni-Gründung 62, 63 Mangel an Studentenbuden. Ich habe das jetzt einfach nur zusammengestellt. Fast jede Woche war was in der Zeitung. Zelte aufgestellt, Notbitten, alles. Es war dramatisch. Und das liegt jetzt daran, ich habe mal aufgelistet, wie viele Studierende, wie viele Heimplätze es gibt. Da sieht man, das Verhältnis ist ungefähr gleich geblieben. Man konnte in Bochum nicht so viele Heimplätze schaffen, dass alle da unterkommen könnten. Nein, der große Mangel war in Bochum. Bochum ist keine Unistadt gewesen. Anders wie alte ehrwürdige Unis Bonn, Freiburg, wo ich studiert habe, die immer private Studentenwohnungen hatten. Wo immer die Studenten, egal wie teure Wohnungen, die haben immer Wohnungen gehabt. Und das gab es in Bochum nicht. Das war der Grund für diesen Mangel an Studentenwohnungen. Jetzt lasse ich einfach ein paar Bilder ohne Kommentar laufen. Sabine Kotz hat dort gewohnt, lebt jetzt in Italien und hat bestimmte Impressionen von dem noch nicht abgerissenen Häuserviertel einfach mal zusammengelistet. Aber man sieht natürlich schon, das ist also 81, 82 aufgenommen. Briefträgerin kommt. Das sind Studenten, die hier im Freien sind. Altmieter mit Kindern. Türkische Mutter mit viel Eiern und oben interessant das Brathähnchen, was oben drauf liegt. Und natürlich, wie gesagt, haben sich WGs gebildet und hat wenig bezahlen müssen. Das ist vorne in der Bahnstraße 6, er muss Schreiner gewesen sein. Da war nebendran der Lebensmittelladen mit Rewe. Das ist der türkische Vater zu der Mutter, die wir vorhin gesehen haben. Das ist an der Ecke vorne, Häuserstraße 24. Und man sieht ja schon die Schriften. Ja. So ganz interessant, das Ehepaar wird nachher nochmal auftauchen, auch Altmieter, wie sie es zum Schluss ausgeharrt haben. Dann die bekannte Losung aus dem spanischen Bürgerkrieg, sie kommen nicht durch, gemeint natürlich, die Polizei kommt nicht durch, die Stadt kommt nicht durch. Das sind Punks dann vor der besetzten Hauptschule, also nicht das Thea Luzzi, das war die andere Schule hier, die später abgerissen wurde. Hier muss wohl eine Polizeiaktion gewesen sein, anders kann ich mir das Bild jetzt nicht erklären. Berühmte Milchhandlung Lüchtenmeier. Seit den 20er Jahren war hier die Milchhandlung, wo man noch die Milch gezapft hat. Der schöne französische Transporter hat mir sehr gut gefallen hier. Und ach, Wilhelmine Lüchtenmeier hieß die alte Chefin da, die hat hervorragende Reibekuchen gemacht, habe ich im Internet gefunden. Kohlenhändler. Am Trottenberg, da wurden Kohlen nachts geklaut von den Hausbesitzern, wenn es sehr kalt war, ohne dass es wohl gemerkt hat. Das ist ja auch treffend, wenn Sie was von Markus Gloria gehört haben. Das ist er, der hat hier studiert und hat hier in der Häuserstraße 17 gewohnt. Der hat Bochum total ausrichtet und all diese Musikevents. Da sitzt er. Wie viele Instrumente er hat. Da macht er Musik, hier ist er wieder. Susanne Waller, das ist eine Goldschmiedin, die hat heute ihr Geschäft in Hattingen, in der Hattingen, der Innenstadt. Ich wollte sie eigentlich mal interviewen, das war aber nicht so ganz, brauche ich nicht wiederholen, nicht eingehen. Kurzum, hier wieder Herr Lüttke, Schrebergärten hinten dran, also es war dann noch ein intaktes Viertel. Jetzt kommt das Zusammenkommen, ja, Häusnerstraße, Häusnerviertel und eben, ja, Westagende, 82 der Häuserabriss, der erste. Vorne ist die Kohlenstraße, hier geht es in die Bahnstraße und das Haus kennen Sie, wenn Sie vorhin aufgepasst haben. Da ist noch der Trümmerberg, da ist diese Rewe-Laden. Die, was hier stand, das ist nichts anderes wie dieses Haus. Das ist als erstes abgeräumt worden, weil ja eben dann später dieser Kreisverkehr da angelegt wurde. So, dann schaukelte sich alles hoch. Der Fraktionschef Hossip behauptet katastrophale Zustände in dem Viertel. Hat natürlich wieder böses Blut erweckt. Ganz klar, denn die Hausbesitzer haben gesagt, wir haben renoviert, wir haben Geld reingesteckt. War ja keine Lichtleitung da, das Wasser, die sanitären Anlagen haben die auch gebaut, wieder nachgerüstet. Also wäre eigentlich seine Äußerung ist katastrophal, nicht der Zustand. Und jetzt die zweite große Schreckensnachricht, hier kommt sie. Und immer noch nicht Häuserviertel mit Namen, das taucht erst später auf. Jetzt wieder der zweite Wasserartikel nach 71, ein Wohnviertel, fällt der Westergänge zum Opfer. Zwar falsch, es sind 200 Wohnungen und der Journalist hat auch Häusnerstraße noch falsch geschrieben. Aber das war wirklich jetzt die Initialzündung, dass alle im Viertel sagten, jetzt wird es ernst. Wie können wir verhindern, dass die Westergänge gebaut wird? Da ist wieder die Bahnstraße 4, der große Klotz. Noch so eine Legende. Ein Film soll im Häusnerviertel gedreht worden sein. Hört man von allen Leuten, die ich gesprochen habe, aber keiner konnte es konkret sagen. Es gibt einen Film, so heißt er, handelt von einer Rockband, jungen Rockband im Ruhrgebiet. Die Schauspielerin kennen Sie, die kommt heute noch im Fernsehen, bei irgendwelchen Hafen-Krimis oder irgendwo. Kommt jetzt nicht auf den Namen, ist eine griechische, mit griechischen Namen. 83. Aber in dem ganzen Film sind es nur 25 Sekunden, wo das Häuslerviertel vorkommt. Hier ist die Kohlenstraße, das Alcatraz, wo ich nachher drauf eingehe, hat man extra blau angestrichen. Und hier ein Schauspieler, der vor 2 Monaten gestorben ist, Uwe Bohm, spielt als junger Schauspieler in dem Film mit. Der zieht sich hier an der Tonne um und geht rein. Aber sonst ist nichts vom Häuslerviertel drin. Also so eine Legende. Film im Häuslerviertel, nur gerade für diese Szene. Eichelbecker öffnet den Tunnel, 84. Aha, ob da alles in Ruhe ist? Ich glaube kaum, denn es wurde kräftig geblasen und gepfiffen, keine Westangende. Makaber, die Watz, hat berichtet, es hätte nur 40 Demonstranten gegeben. Stimmt natürlich nicht. Ich habe den Polizeibericht gelesen. Polizei sagt selber 150 bis 200 Demonstranten hier in der Versammlung. Es war ein Autokorso geplant, der konnte nicht stattfinden, ist ja klar. Hier wurden Demonstranten abgeführt. Ja, und dann ist der Tunnel fertig, Nordportal, und dann endet die Westangende hier. Und dann war Schluss. Dann musste man wieder über die Kohlenstraße weiterfahren. Tja, und Wohnraum halt statt Asphalt. Naheliegend, dass man so etwas raushängt. Die Häuser stehen heute auch noch an der Kohlenstraße. Ich habe das mal eingerahmt, denn das ist, hat eine lange Geschichte in Bochum, dass Asphalt Wohnraum vernichtet. Da habe ich jetzt ein Beispiel von vielen genommen. Man scheint, man ist im anderen Jahr, richtig, 51. Hier kommt ein ganz alter Zug an. Und mit Kind und Kegel und steigen hier Leute aus. Das sind Arbeitskräfte, die im Sonderzug hierher kamen, um beim Bochumer Verein an der Kastrower Straße Arbeit zu finden. Bochumer Verein brauchte Arbeitsplätze und hat geworben in den Flüchtlingsunterkünften in Schleswig-Holstein. Und die kamen, um in den neu gebauten Häusern für den Bochumer Verein zu arbeiten. Das ist die Haberner Straße hier unten. Also Sheffield, die Eisenbahn ist nachher hier und der Sheffield-Ring geht hier nachher oben drüber. So, und jetzt ahnen Sie schon, was kommt. Wir sind hier, da ist die Haberner Straße, Bochumer Verein, der Gasometer, der nicht mehr steht. Und da sehen Sie schon, das ist der Schiffeldring, der gebaut wird. 10 Jahre standen hier 6 Häuser und dann wurden die schon wieder abgerissen. Und natürlich kann man jetzt überspitzt sagen, die Flüchtlinge mussten wieder flüchten. Hier. Das ist ein ganz markantes Beispiel. Oder das hier, das war in Bochum-Werne. B1 wird 4-spurig. Zündet man Häuser an, denn Brand ist billiger als Bruch, war damals die Methode. Also das ist 59 gewesen. Und. B1-Ausbau, viele Wohnungen vernichtet. Da hätte man auch noch 50, 60 Jahre früher anfangen können, als sie den Dorsten und die Herner Straße erweitert haben. Da haben sie jede Menge Wohnhäuser platt gemacht, um die Straßen breiter zu machen. Ja. So, und jetzt kommt's. Erstes staatsfreies Gebiet. Die Besetzer haben jetzt einfach gesagt, so, wir sind jetzt autonom, wir nennen uns jetzt Häusnerviertel. Und jetzt kommen die ersten Graffitis natürlich dagegen, ganz klar. Die Liberalen, also FDP, waren die einzigen in Bochum im Stadtrat, die gegen die Westtangente waren, muss man ehrlich sagen. Alle anderen Parteien, Grüne gab es noch nicht groß, da gab es ganze 2 Vertreter, die natürlich nachher auch aktiv wurden, dagegen im Bau. Und Ruhrnachrichten sagen klipp und klar, ich habe das vergrößert, die Bürger sind zum Kampf bereit. Das heißt, es kommen jetzt also wirklich die Auseinandersetzungen, kommen jetzt. Das macht die Stadt, wieder die zweite große Broschüre. Unglaublich, eine Fehlleistung, aber das hat jeder, ja, die Stadt, bitte, das ist doch in Ordnung. Und der Jahrhofer zitiert einen Bochumer Historiker, der einfach sagt, ach, die Stadt ist doch so klug, der hat die B1 um die Stadt gebaut, das hätte doch Bochum hervorgerufen. Jahrhofer sagt, bitte, wir haben das geschafft, also ist auch die Westtangente eine sinnvolle Entlastung, ist also Lug und Trug. B1 um die Stadt herum hat in Bochum gar nichts zu tun gehabt. Das hat der SVR gehabt. Habe ich vorhin ja dargelegt. Also ist diese ganze Argumentation ist völlig, völlig daneben. So, da wird noch weiter gebaut. Danke. Ja, so sieht es dann aus mit dem Tunnel. So, und jetzt kommen die Häuserabrisse. Auch hier natürlich entsprechend die Markierung, die man aufgestellt hat. Wenn die von der Stadt beseitigt wurden, waren die sofort wieder da aufgestellt. Und 84 sah es natürlich schon traurig aus. Die meisten Studentenmietverträge waren jetzt schon weggezogen. Es war ein neuer Leerstand. Stadt hat blitzschnell Türen zumauern lassen, Sanitäranlagen zertrümmern lassen, damit nicht neu besetzt wird. Und die Stadt hatte ja die Häuser schon erworben, das muss man ja dazu sagen. Also die waren jetzt nicht frei verkäuflich. Hier vorne war das Bärenhaus, ich habe das jetzt extra nochmal markiert, das stand hier. So, und jetzt sind zwei Jutta Wallerich und Marlies Ante, die da wohnten, haben gesagt, jetzt klagen wir vom Oberverwaltungsgericht. Eine sogenannte Normenkontrollklage, dass der Bebauungsplan überprüft wird, ob das überhaupt alles so in Ordnung ist. So, es ist hier viel Platz. Was meinen Sie, wann ist wohl die Gerichtsentscheidung gekommen? 88 erst, wo die Häuser längst abgerissen waren. Und in der Verhandlung wurde geklärt, der Bebauungsplan ist nichtig, sagt man, nicht gültig. Und zwar der Grund, ganz am Anfang erwähnt, die Tunnelstrecke hat man nicht eingerechnet. Und OVG hat gesagt, nein, es gibt nur einen Bebauungsplan für ein ganzes Projekt. Daran kann man schauen, ist das in Ordnung oder nicht. Einfach durch dieses Aussparen des Tunnels war hier eine Schwachstelle und das Oberverwaltungsgericht hat gesagt, nein, der Bebauungsplan ist nicht richtig. Was das heißt, kommt gleich noch nachher. So, die Salami-Politik gab es schon lange in Bochum. Beispiel Dubaudot, ganz kurz nur. Hier, das sollte ja, die Stadt hat Abschied genommen von Dubaudot und dann kam sie, ach, 810 Meter können wir doch bauen. Nämlich hier von dem Autobahnkreuz Witten-Bochum bis zur Marktstraße hat man einen Plan entwickelt, das sind 810 Meter. hat den Leuten verkauft, ja, aber die Dubodo kommt nicht. Ich habe aber diese Karte gefunden, sie ist nämlich beim Straßen-NRW im Archiv gewesen. Die Karte ist von 73 und da sieht man schon, sie haben selbstverständlich weiter vorgehabt, die Dubodo zu bauen. Also typischer Vorgang einer Salamitaktik. So, der Kontrollantrag läuft. Trotzdem, Häuserabriss Nummer 1, Nummer 2 und dann ein ganz großer Häuserabriss in den nächsten Wochen und Monaten. Hat natürlich die ganzen Besitzer weiter mobilisiert, wütend gemacht, dass man nicht abwartet. Die haben gehofft, man hat eine Chance mit dem Münsteraner Urteil wenigstens zu verhindern, dass die Westagenda weitergebaut wird. Da ist die Häusner Straße, Nummer 9. Ah, da kommt noch jemand. Ja, das ist das Gebäude hier. Und die Stadt wartete nicht ab auf die Entscheidung in Münster und begann mit dem Häuserabriss, obwohl eine Mieterin vom Amtsrichter gesagt hat, ich wohne hier noch, ich habe noch die Schlüssel. Dann gab es dann hin und her, ist das denn wirklich so oder nicht? Kurzum, der Richter hat nachgegeben, ja, im nächsten Monat wurde das restliche Haus abgerissen. Erst im Juli 75 hat das Landgericht dann festgestellt, nein, es war rechtswidrig, das Haus war noch bewohnt. Sorgt natürlich für weiteren Unmut, stand auch groß in der Presse, rechtswidriger Abriss dieses Hauses. Das sind ein paar Aufnahmen. Das ist die Häusnerstraße 9, hier auch. Und dann hat Sabine Kurz an Weihnachten 84 das Foto gemacht, das steht sarkastisch, frohe Weihnacht, 84 steht auf dem Banner hier oben. Das könnte die Mieterin gewesen sein, denn man hat jetzt die Steine vors Rathaus gekippt und gesagt, wir trauen um unser Haus. War auch groß in der Zeitung dargestellt. So, jetzt ja, haben die Hausbesetzer Barrikaden errichtet, um einfach weiteren Abriss zu verhindern. Aufgrund der Verbitterung, aufgrund der Erfahrungen nach der Knüppelnacht von der Pro-Fabrik-Besetzung, wie ich erwähnt habe. Und das war ungefähr so im Juni 85. Beispiel, Häuslerstraße vor der Barrikade, nachher nach der Barrikade. Also Zustand, wie das nachher aussah. Konnte hier nicht durchfahren. Man konnte von hinten her, Pestalozzi-Straße, aber noch reinkommen. So, und das waren das Ehepaar, wie vorhin schon gesagt, denen gehörte das grüne Haus, Häuslerstraße 22, waren Hausbesitzer, hatten vermietet. Auch das war vermietet und das vermietet, das heißt, es gab auch nicht besetzte Häuser, wo noch Mieter wohnten. Die waren natürlich durch diese Aufregungen in der Nachtruhe gestört. Schreiben an die Stadt, schalten Rechtsanwälte ein, ich habe den Schriftverkehr mal gelesen. Übliche Nachtruhe kann nicht gewährleistet werden. Stadt kommt ihren Pflichten nicht mehr nach. Sie haben also überlegt, die Grundsteuer einzubehalten und. Sie sind benachteiligt, muss man offen sagen. Und diese Tatsache habe ich im Buch wenig erwähnt, weil ich viel Material erst nachher, nach dem Buch, bekommen habe. In der ganzen Problematik wird die Situation der dort noch wohnenden Mieter viel zu wenig berücksichtigt, eigentlich gar nicht erwähnt. Und drastisch, Antwort vom Ordnungsamt, man möge doch bitte mitteilen, an welchen Tagen, zu welchen Zeiten, Name der Verursacher des Lärms. Ist ja völlig, das haben die bekommen, die Bewohner, die da an die Stadt geschrieben haben. So, jetzt versuchte man bei den Hausbesitzern natürlich auch Verbindung aufzunehmen. Verbindung hatten sie in Nachbarstädten, ziemlich viel Verbindung. Zu Bochum selber eher weniger. Die linke Polizszene, für die waren das Exoten, sage ich jetzt mal, kann man ungefähr so denken, die kämpfen einen verlorenen Kampf. Wir sind da schon 85 und die Westtangente war 200 Meter entfernt. So, da haben aber die Bewohner jetzt ein Café eingerichtet als Mittelpunkt und haben drastisch geschrieben, wir nennen uns K14, das ist die politische Abteilung der Polizei, um arbeitsscheues Gesindel mit Kaffee und Kuchen in die Fänge zu locken. Und haben Veranstaltungen gemacht, eine Volksküche nennt man das, also haben auch gekocht. Da ist das, Haus Nummer 16, da ist die K14 Café. Hier, Haus Nummer 9 ist schon abgerissen, hier mit der K14. Bisschen hat man versucht, das wieder zu verschönern. Hier unten, dass es ein bisschen schöner aussah, Blumen gepflanzt. Hat auch richtige Straßenfeste gemacht. Und versuchte dadurch auch wieder nach Bochum reinzuwirken. Wir sind nicht die schlimmen Leute, wir sind kein Bürgerschreck und so weiter. Aber es kam mich richtig an. Kann man jetzt als Resümee einfach nur mal sagen, im Unterschied eben zu den Besitzern der Bewegung für die Fabriken, wo ganz anderer Rückhalt war. Denn die Barrikade schreckte ab, das muss man einfach feststellen. Denn hinten war der Friedhof von Engelsburg hinter der Täter Luzi. Die mussten, konnten nicht durch die Barrikaden durch, er wollten nicht. Die Kleingärtner haben auch ein paar blöde Bemerkungen bekommen. Also es war nicht mehr, es war eigentlich schon fast zu spät für diese Aktion. Die hätte, meine ich, 2 Jahre vorher viel mehr Resonanz auch in Bochum gehabt. Markus Gloria trat auch mit seiner Band auf, That's It und so. Gut gemeinte Aktion, aber wie ich meine, zu spät. Thea Luzzi machte gleichzeitig ja noch Theater, dieses Kulturhaus. Und die Leute, ja, die mussten über die Pestalozzi-Straße anfahren, konnten nicht durch die Häusnerstraße kommen. Jetzt noch was zu dem Alcatraz, war auch eine berühmte Kneipe hier unten. Da ist die Bahnlinie, Kohlenstraße, dieses Haus. Seit 1906 eine Schenkwirtschaft. Waren am Schluss natürlich WGs drin. Und so sah es kurz vor dem Abriss aus. Hier, die Speed Lions waren da. Und ich habe mit der Wirtin lange gesprochen, mit der letzten Wirtin. Die sagt, es sind oft Eltern gekommen, ganz ratlos. Ihre Kinder wären irgendwo im Häuslerviertel untergetaucht, was sie machen könnten und, und. Habe ich im Buch beschrieben. Die Details kann ich hier erst nicht näher erläutern. Und das sind jetzt die entscheidenden, ganz großen Abrisse, die jetzt kommen. 86 hat sich alles abgespielt. Der Abriss erstmal hier oben ist verschoben worden. Zunächst, das soll im Februar sein, am Aschermittwoch. Da hatten die Besetzer so viel mobilisiert, auch aus anderen Städten, dass die Polizei es nicht getraut hat, das Viertel zu besetzen. Wir haben Lunde gerochen und es ist irgendwie durchgesickert, dass abgerissen werden soll. Da waren wirklich, ich glaube, 6 Barrikaden hat es hier gegeben. Oh, da haben wir am Ende Sekt getrunken auf den Barrikaden an dem Tag. Und wie gesagt, dann ist eben am 12.03. Der Abriss gekommen, schlagartige Besetzung mit ganz vielen Hundertschaften von Polizei. Und Vermessungsarbeiten kommt gleich, Bahnstraße 4 muss ich auch was sagen. Und Ende 86 blieben gerade nur noch die 4 von Mietern und Hausbesitzern bewohnten Häuser in der Häusnerstraße übrig, also nach 86. Dann zu der großen Hauptschule, kurz zwei Sachen. So sah sie aus, hinten im Bochumer Verein. Das ist eben die Ankündigung, sollte abgebrochen werden. Nein, die haben sich verschanzt, Polizei ist nicht gekommen. Und sie war also besetzt von den Besetzern, hat auch Kulturveranstaltungen fanden da statt und das ist jetzt der Abriss. So, und es war noch vorne, Bahnstraße 4, wieder mit dem Lebensmittelladen hier, der ehemaligen, das stand noch bunt bemalt. So, und da ist Folgendes gewesen, habe ich jetzt mal eingebaut. Das hat einen Modellbauer so fasziniert, dieses Gebäude, dieser Baustil, der hat das nachgebaut und mir zugeschickt hier. Hat er in H0-Maßstab, hat er das genau so entsprechend nachgebaut. Klasse. So, jetzt kommt Bahnstraße 4, auch ein unglaublicher Vorgang. Angeblich hatte man von der Polizei vermutet, 15 vermummte Hausbesetzer hätten sich da drin verschanzt. Gebäude wurde umstellt, es war nur ein einziger Bewohner drin mit einer Katze, mehr nicht. Stimmte also gar nicht. Trotzdem hat man Jahrhofer, den Oberstadtdirektor, geholt und den Leiter des Veterinäramtes. Die haben sich das Haus angeguckt, entsetzliche Zustände. Aus Hygienegründen muss das Haus abgerissen werden. So stand es wirklich in der Presse. Aus Hygienegründen, wegen einem Bewohner und einer Katze und bauliche Mängel, weil ein Treppengeländer fehlte. Tatsächlich Verwaltungsgericht, ein Jahr später, Räumung war rechtswidrig. Man hat auch als Besitzer, wenn man ein Jahr drin war, mindestens ein Jahr, hat man Recht auf eine Klage vor Gericht. Man kann nicht auf die Straße gesetzt werden. Aber es nützte nichts, es ist abgerissen worden. Taja Luzzi meldete sich, durch die vielen Polizeieinsätze kamen kaum noch Zuschauer zu ihren Veranstaltungen. Zum Teil konnte man vor Gericht das Ganze bremsen, weil die Richter nicht überzeugt waren, müssen denn jetzt diese städtischen Häuser tatsächlich abgerissen werden, denn die Westtangente ist dann noch nicht so weit dran. Kann man nicht noch ein halbes Jahr warten. Also immer wieder gab es Auseinandersetzungen, aber letztendlich, es hat vielleicht 3-4 Wochen hat es das Ganze stoppen können. So, zu dem Vermesserüberfall, auch drastisch, da tauchten mit weißen Kappen Vermesser auf, mit Messstangen, haben gemessen vor der Häusnerstraße 10. Die Bewohner sind rausgekommen, die Hausbesetzer haben gesagt, verschwindet hier, sonst gibt es Ärger. Und die drei Vermesser haben gleich mit ihren Stangen auf diese Bewohner eingeschlagen. Völlig im Unterschied wie bisher. Wenn bisher Auseinandersetzungen waren, zogen sich Arbeiter zurück, Polizei kam. Und dann kam, hier hat die Vermesser zugeschlagen, es waren nichts anderes als verkleidete Polizisten. Das gibt es also genügend Zeugenaussagen. Polizei hat sich verkleidet und hat ihr provoziert. Weil in der Nacht vorher 5 Scheiben bei SPD-Büros in Bochum eingeworfen worden sind. So, jetzt ein Satz, ganz kurz um Geduld. Die Presse wird ja oft verunglimpft. Die Hausbesetzer sagen, die Presse, Sprachrohr der Stadt. Willfährige Sprachrohr der Stadt. Umgekehrt, die Polizei sieht das ganz anders. Langer Leserbrief des Polizeichefs von Bochum Mitte. Die Presse sei hausbesetzerfreundlich. Denn die traut sich ja gar nicht, was gegen die Hausbesetzer zu schreiben, weil sie eingeschlagene Scheiben fürchtet. Und sogar der Betriebsrat der Polizei hat an den Landesinnenminister geschrieben, also der Bochumer Polizei, man bittet um Fürsorge und Schutz gegen die Hetze der örtlichen Presse. Also ist genau völlig entgegengesetzt. Und ich habe also 2 Jahre die WAZ studiert. Man muss sagen, es kommt darauf an, wer den Artikel geschrieben hat. Im Großen und Ganzen hat die WAZ, nicht die Ruhrnachrichten, die muss ich rauslassen, hat die WAZ eigentlich relativ moderat und 50-50 geschrieben. Also eher etwas ausgewogen. Auf keinen Fall ein Presseorgan der Stadt. Ist völlig daneben. Das stimmt nicht. Schreibt sogar Jutta Wallerich nicht, die zu den Hausbesetzern ja gehörte. So, und jetzt kommt die Endaktion November 86. Thea Luzzi, Möbelwagen fahren vor. Leitungen werden gekappt. Aber wie gesagt, Ende kann man nicht sagen. 4 Häuser blieben mehr stehen. Aber trotzdem, auch die Presse hat da nicht so genau hingeguckt. Auch die Presse interessierte sich nicht für die Mieter, die da noch wohnten. Natürlich gab es jetzt dann Randale in Bochum mit klirrenden Scheiben aus Vergitterung über den Abriss. Und dann gab es einen großen Knall noch im Theater, das war der neue Intendant Steckel. Der hat erlaubt, dass 30 der Hausbesetzer kurz vor einer Premiere eines Stückes im Schauspiel vorne ihr Leid klagen können vor den Zuschauern und sagen, sie wären in einer schwierigen Situation, sie hätten keinen Wohnraum, sie wären da rausgetrieben worden. Und die 30 Leute haben auch eine Art Klingelbeutel, eine Büchse rumgehen lassen, um zu sammeln. Jahrhofer war zufällig bei der Veranstaltung, da hat er erstmal verboten, dass sie da sprechen dürfen, hat aber nichts gebracht. Steckel hat sie sprechen lassen, hat gesagt, das habe ich früher auch gemacht als Demonstrant. Und dann hat er eine Abmahnung bekommen, die Stadt wollte ihn sogar kündigen. Und ist natürlich lächerlich. Jürgen Flimm war damals Präsident der Akademie der Darstellenden Künste in Berlin, hat noch ein Telegramm geschickt an Jahrhofer, machen Sie sich nicht lächerlich. Und ja, diese Blechbüchse, Sammelbüchse ist sogar, das war das Peinliche, ist verschwunden bei der Theateraufführung. Die ist nicht vorne auf die Bühne gebracht worden. Hat auch der Steckel wütend das Theater verlassen. Ja. So, jetzt kurz das Juristische. Also, 88, Plan ist nichtig. Was macht Bochum? Baut weiter. Wir wollen das Urteil schriftlich haben. Und dann lesen, ob man noch vor das Bundesverwaltungsgericht gehen. Der Rechtsanwalt, das ist der Wolfgang Czapaki Mohnhaupt, von dem Sie sicher viel lesen, der auch heute noch aktiv ist in Bochum, stellt nochmal einen Dringlichkeitsantrag, dass die Stadt aufhören soll. Das Urteil ist da, ihr dürft nicht weiterbauen. Die bauen alles weiter. Czapaki ruft in Münster an. Und Münster ruft sofort zurück bei der Stadt und da findet gerade der Sektempfang beim Bochumer Polizeipräsidenten zum 60. Geburtstag. Und die haben am Telefon gesagt, sie hören sofort auf. Und das gab natürlich eine Bombe in Bochum. Baustelle stillgelegt. Die Baufirmen mussten abziehen. Große Verbitterung, ja, jetzt von der Stadt. Und ja gut, man hatte einen Bauplan, der nicht gültig war. Was passierte? Man musste einen neuen Bauplan aufstellen und eben diese lästige Lücke vom Tunnel mit einbauen, dass es dann schlüssig ist. Das ist der Bauplan 234N. Also es ist klar, diese juristische Auseinandersetzung konnte das nur bremsen. Also das Gericht hat so gesagt, Salamitaktik nicht, ich möchte einen Bebauungsplan übers Ganze haben. Und es war abzusehen, dass Münster so einen Plan neu gearbeitet auch bekommt. Also ist der neue Bebauungsplan dann 89 genehmigt worden. Aber jetzt kommt eine weitere Bewohnerin, die hat jetzt geklagt gegen den neuen Plan, auch eine Normenkontrollklage. Wieder ein Baustopp, jetzt sind wir schon bei 92. Und da hat dann letztendlich das Oberlandesgericht entschieden, ja gut, also jetzt haben wir doch genug prozessiert und also ist jetzt der neue Plan gültig, bis auf vier Häuser, die wir nachher am Schluss meines Vortrags dann sehen werden. Aber das hat jetzt, schauen Sie mal, von 88 Baustopp bis 92 nur juristische Auseinandersetzung und es gab keinen Weiterbau. Da ist dieses kleine Grundstück, diese Besitzerin hat als Einzige geklagt. Die beiden anderen vom Häuslerviertel konnten nicht mehr klagen. Die Häuser waren weg, da darf man keine Normenkontrollklage erheben. Und das ist das halbfertige Ohr. Ach ja, jetzt den Eisenbahntunnel nur kurz erwähnt, war eine technische Sensation. Man hat die praktisch die Hülle, Betonhülle außerhalb hergestellt und hat sie hydraulisch unter den Bahndamm geschoben, damit kein Eisenbahnverkehr unterbrochen werden konnte. So, 89 stehen immer noch die vier Häuser. Hier ist Schluss, hier war dann K14 und die anderen Häuser alle weg. Hier sitzen die Leute noch und verhandeln mit der Stadt und wollen Ersatzhäuser und Ersatzwohnungen haben. Wird nicht erwähnt in der Presse, immer völlig schleierhaft. Hier, das ist das Ehepaar Lüttke. Erst 89 haben sie dann ihr Haus verkauft. Und entsprechend auch dann was Adäquates dann dafür bekommen. Und oh Staune, 91 stehen noch zwei Häuser. Das zwar leer an der Ecke zum Thea Luzzi. Und das Haus war offensichtlich doch noch bewohnt, denn da hängen Gardinen. Und das wurde sogar besetzt. Das war die letzte Besetzung im Häusnerviertel. Damals waren Kosovo-Flüchtlinge in der Turnhalle hier, Teruzzi, untergebracht unter schlimmen hygienischen Umständen. Dann hat hier eine Bürgerinitiative, Unterstützung der Flüchtlinge, das besetzt und als Café einrichten wollen. So für 2-3 Monate. Da kamen die Flüchtlinge in Container, die kamen dann da weg. So, wir sind gleich zu Ende. Es gab noch mal einen Knüller. Beim Weiterbau Richtung Königsallee ist man auf Giftschlamm gestoßen. Ja, keine Gefahr. Man relativiert bei Bochum in der Stadt. Jedes Mal, wenn irgendwo was nicht klappte, wurde erstmal relativiert. Ach, harmlos. Denn das kann man ja verheizen, kriegt man noch Energie heraus. Hab ich tatsächlich geglaubt. Weit gefehlt. Das waren hochgiftige Kohlenwasserstoffe von der Zeche Prinz Regent übrigens. Und da ist das Becken. Die kann man nicht so einfach verheizen. Es gab kein Kraftwerk in Deutschland, das das Zeug verheizen wollte. Und da kam die Stadt Bochum auf findige Idee, wir verschiffen das ins Ausland. Es wurde von einem Kohlenhändler ausgehoben, Duisburger Innenhafen gelagert. Diese ganzen Kohlenberge. Und das sollte an ein französisches Kraftwerk kommen. Pech, das französische Kraftwerk hatte Pleite gemacht, nahm das nicht an. Das Ganze lag in Duisburg im Hafen, Schlammschlacht, im wörtlichen Sinne in der Presse. Die Stadt hätte das gewusst, dass es nicht nach Frankreich kann, hin und her. Hier, 91, Westernkante kann nicht gebaut werden. Also, und irgendwann, muss ich sagen, habe ich die Spur nicht mehr gefunden. Irgendwann war Schluss, sind die Schadstoffe verschwunden, in Duisburg lagen sie nicht mehr, ich weiß nicht, wo sie geblieben sind. So, letztes Teilstück. Westernkante, unendliches Klagelied. CDU macht Widerstand im Stadtrat. Wer ist dafür verantwortlich, dass wir jetzt so lange warten mussten? So, und da war die Freigabe exakt 33 Jahre nach dem Baubeginn. So, jetzt 2-3 Folien. Jetzt kommt die Westtangente, wird angebunden an diesen Stummel der Dubodon, sogenannte Bochumer Lösung. Hier, das ist das ja. Auch da wurde geklagt, aber leider gescheitert. Baubeginn der Querspange 2012 und heute haben wir 2022. Das sind schon 10 Jahre für die Querspange. Das müssen Sie mal vor Augen führen. Hier, das Stück, da bauen sie jetzt ja immer noch dran. Die werden auch nicht in diesem Sommer fertig. Die werden, wenn, dann nächstes Jahr fertig. Nur muss die Westtangente jetzt eine Autobahn werden. Das waren die Baumaßnahmen. Und so sieht das dann aus. Kann man sagen, es ist eine S-Bodo. Essen, Bochum, Dortmund. Keine Dubodo, ist jetzt eine S-Bodo. Und ob das ein Bypass wird, was so oft wird, ist völlig daneben. Die A40 wird sechsspurig ausgebaut. Das ist längst in trockene Tücher in Berlin. Und in Bochum hat keine der Parteien irgendwie aufgepasst. Das ist im Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Und ach, kann mich aufregen. Werde ich jetzt sehr mich da... Unglaublich. Und ich möchte Ihnen das nur verdeutlichen, wie der KVZ im Ruhrgebiet zugenommen hat zwischen 1963 und 2002, die neuesten Zahlen habe ich nicht, das sind dreimal so hoch, wie der Kraftfahrzeugverkehr bei uns im Ruhrgebiet zugenommen hat. Zehnmal ja, die Parkplätze sind voll. Und hier mit einer Drohne aufgenommen bei Wiemelhausen, da ist jetzt schon der Lärmschutzwall. Hier sind im nächsten Jahr 8 Fahrspuren. 4 vom Scheffeldring und 4 von der 448. Also bis zur Königsallee sind hier 8 Fahrspuren. Kann man sich denken, was das für ein Kehr wird, der da auf uns zukommt. Das muss man sehen. Wahnsinns Westkreuz von oben. So hat man es mal in den 60er Jahren sich vorgestellt. So, und jetzt kommen noch 3 Spuren und dann habe ich es. Und zwar die Häuser an der Kohlenstraße, die heute noch stehen, ich zeige sie gleich nochmal, Tealozzi und da unten Bahnstraße, die sind erhalten geblieben. Alles andere ist weg. Das hat auch ein Leser wieder mir zugeschickt, der hat akribisch die Hausnummern exakt eingetragen. wo die früher standen. Na gut, Thea Luzzi arbeitet und braucht dringend Förderung von der Stadt, denn das Gebäude ist auch nicht gerade im besten baulichen Zustand. Bahnstraße 40. So sah das Bahnstraße 40 zur Zeit des Häusnerviertels aus. Und das sind diese traurigen Häuser an der Kohlenstraße. Wenn Sie heute hier unten durchfahren, sehen Sie die, ja, gehören der Stadt, sollten längst abgerissen werden, sind völlig isoliert. So sehen sie aus. Das Stehcafé ist 2007 schon geschlossen. Da wohnt nur noch eine alte Dame hier hinten. Aber es sind ganz viele Kameras angebracht an der äußeren Front, was mich etwas verwundert. Ich klingel da oft, es öffnet niemand. Wollte gerne mal reden? Nee. So, und dann habe ich vorhin gezeigt, es gibt ein Video von 2020 hier aus Bochum von Bochumer jungen Leuten, auch von der Uni. Kann man im Internet gucken. Schauen Sie mal. Häusner, wir warten nicht auf bessere Zeiten, wo man an das Bärenhaus anknüpft und hier einen verkleideten Bär rummarschieren lässt, der auf den Spuren seiner Vorfahren hier noch guckt. Da ist ein Rückblick auf den Abriss des Häusner Viertels. Und ganz berührend am Schluss, Tokotronik ist ja eine bekannte Band, kommt dann noch der Song Mein Ruin ist, was mir bleibt. Und der Bär tappt hier rum vor verschlossenen Türen. Ja. Und da hat Häusner drin gewohnt. Das ist 143, der Ur-Häusner, der aus Wüstfeld stammt. Natürlich umgebaut in der Zwischenzeit hier. Und Google Maps hatte in der Ausgabe von 2020 sogar Kafka 40 eingetragen. Heute ist es nicht mehr drin. Hat irgendeiner geschafft, das da reinzuschmuggeln? Und es kommt sogar hier noch die Zusatzbemerkung: gemütlich und zwanglos geöffnet 17 Uhr bis 0 Uhr. Schade, und das ist die heutige Häusnerstraße. Ganz exakt gefunden. So, das sind meine Quellen, die ich benutzt habe. Bin noch mit der Zeit, wie ich es eigentlich vorhatte, soweit durch. Dann sage ich erstmal Dankeschön. Ja.